Lektion 1 im Alltag. Guten Tag, ich heiße Diego, Diego Sanchez. Guten Tag, Herr Sanchez. Ich heiße Huang Lihua. Hallo, Diego. Hallo, Samira. Das ist Frau Lihua. Hallo, Samira. Aber ich heiße Huang. Lihua ist der Vorname. Huang ist der Familienname. Ach so. Bist du auch Studentin? Ja. Ich höre, du bist Studentin. Ich bin auch.